Ey, aha, das ist die Short Story, yeah. Das hier ist eine Geschichte über eine schöne Frau, die ich gerade mal kennengelernt habe. Ich bin wie verzaubert, diese Art mich zu küssen, diese Art mich anzuschauen. Lässt mein Herz strahlen, ja das weiß ich ganz genau. Wie kann es sein, sie ist mir jetzt erst begegnet. Ich habe sie gesehen und hab nicht gleich mit ihr geredet. Es hat mir Zeit gebraucht, um den Mut zu holen, um rüber zu gehen. Wie geht's ihr wohl in diesem Augenblick? Will sie mich sehen oder weiß, wo sie nur dieses eine Geschehen? Ich will eigentlich nur diese Person beschreiben, die das hier im Herzen liegt. Ich würde sie benennen, wenn sie in dem Moment keine Gefühle hat. Es hat mir sehr angetan, wie sie mich berührt hat. Das ist Liebe, spür die Kraft vom Herzen, diese Zeilen zu schreiben. Sind solche Schmerzen, auf dieser Wolke zu schweben und nachzudenken. Ist so wie sich nicht abzulenken von dem, was man nicht weiß, was es ist. Ich schreibe so lang, bis du eins nicht vergisst, wer du bist und was du wirklich willst. Denn das ist wichtig und nicht das Spiel, in dem wir hier sind. Wir lieben unser Leben und weiter nichts. Lieben und leben.